In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Eingeleitet durch schwere Luftangriffe auf unsere Küstenbefestigungen, setzte er an mehreren Stellen der nordfranzösischen Küste zwischen Le Havre und Cherbourg Luftlandetruppen ab und landete gleichzeitig unterstützt durch starke Seestreitkräfte auf Condé her. In den angegriffenen Küstenstreifen sind erbitterte Kämpfe im Gange. Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 landeten britische und amerikanische Fallschirmjäger an der französischen Kanalküste zwischen Caen und Cherbourg, gefolgt von 3000 Schiffen einer alliierten Flotte. Die deutsche Armeeführung war über Ort und Truppenstärke der Invasion getäuscht worden. Obwohl Hitler befahl, die Invasoren bis Mitternacht ins Meer zurückzutreiben, standen am Ende des Tages 155.000 alliierte Soldaten an der französischen Küste. Um die Invasion und den Vormarsch durch Frankreich zur deutschen Grenze vorzubereiten und propagandistisch zu begleiten, war im Stab des alliierten Hauptquartiers in Europa eine große militärische Abteilung für psychologische Kriegsführung eingerichtet worden. Die Radiosektion unter der Leitung des früheren CBS-Präsidenten William S. Paley hatte, wie der Rundfunkhistoriker Konrad Pütter schreibt, 5 Aufgaben. Erstens, Unterstützung und Hilfe bei Rundfunksendungen strategischen Charakters, das heißt von Rundfunksendungen mit langfristiger Zielsetzung. Zweitens, Betrieb und Unterhaltung von fahrbaren Sendern in den durch die westlichen Alliierten befreiten Gebieten. Drittens, Unterhaltung und Wiederinbetriebnahme von öffentlichen Mitteilungseinrichtungen, zum Beispiel von fest installierten Lautsprecheranlagen in Städten und Dörfern und von Drahtfunkeinrichtungen in den befreiten Gebieten. Viertens, Unterstützung und Hilfe der Zivilbevölkerung beim Aufbau und Betrieb von Rundfunkstationen in den befreiten Gebieten. Fünftens, Inbetriebnahme von eroberten Sendeanlagen für eigene Zwecke der psychologischen Kriegsführung bzw. nach Kriegsende für die Zwecke der alliierten Militärregierung. Bereits am 29. April 1944 hatte die American Broadcasting Station in Europe, kurz ABSI, von London aus ihren Betrieb aufgenommen. Sie sollte die militärischen Operationen der Alliierten mit Rundfunksendungen unterstützen. Dazu nutzte sie verschiedene Sendeanlagen der BBC und war damit in weiten Teilen Europas gut zu empfangen. Hello BBC, this is Frank Gillard speaking in the square of a small town just behind the lines in Normandy. I drove into this town a little while ago and found an army loudspeaker van just going into action here in this square. In der ersten Sendung, die sich in englischer Sprache an alle Hörer richtete, wurde betont, dass ABSI Freunden und Feinden die Wahrheit über den Krieg sagen werde. An die Widerstandskämpfer in den von deutschen Truppen besetzten Staaten appellierte der nicht genannte Sprecher, nicht übereifrig zu sein. Ihr Leben werde noch gebraucht. Und er forderte dazu auf, regelmäßig alliierte Rundfunksender zu hören. Die Deutschen würden nun erfahren, was militärische Übermacht bedeute. ABSI sendete in 6 Sprachen, Deutsch war dabei die bedeutendste. Finanziert und überwacht wurde ABSI vor allem vom Office of War Information, kurz OWI, das die propagandistischen Aktivitäten der Amerikaner von Washington aus koordinierte. Vom OWI wurden die Redakteure eingestellt, die Programmrichtlinien festgelegt und verbindliche Vorgaben für die Berichterstattung erlassen. Die Sendeinhalte wurden mit dem alliierten Hauptquartier und dem US-Geheimdienst abgesprochen. ABSI war ein streng kontrollierter amerikanischer Regierungssender mit der Aufgabe, die offizielle Meinung aus Washington in unausgesprochener Konkurrenz zur BBC zu verbreiten. Die vorgegebenen Grundprinzipien hießen: Kriegsverbrecher werden bestraft, aber jeder Deutsche, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen, werde ungeschoren davonkommen. Aufrufe zum Widerstand fehlten ganz.